Ja, nee, ich war ja im Flugzeug auf dieser Insel Mallorca. Nicht, wenn Sie schon mal von gehört haben. Nicht, und zwar kam das eigentlich durch meine Cousine Lisbeth. Nicht, die war wohl diesen einen Herr von Reisebüro schon mal irgendwie gefällig gewesen. Nicht, und ja, jetzt wollte er sich revanchieren, ne? Mit seinem Sonderangebot. Und ja, wer sagt da? Oh, das wäre eine klasse Reise, nicht Unterkunft, nur in den billigsten Hotels, nicht dennoch 20% Ermäßigung bei, nicht weil wir ja damals noch nicht Saison waren, sondern ja, also sollten wir da eigentlich nur die Betten voll machen. Nicht für. Dass die nicht leer blieben, ne? Und erzählt, dass seine Firma verdient auch keinen Pfennig bei. Nicht? Und wäre also alles inklusive. Nicht? Also Spanien selber. Nicht? Denn der Fluch, Unterkunft, Verpflegung, Zimmermädchen, Bedienung, nicht? Alles ein Preis. Ja, und dieses Spanien, das reizte mich ja immer schon stark. Mir das ganz schön in der Nase. Ich war nämlich dieser Wunschtraum des Menschen, dass er sich wie ein Vogel in die Lüfte da nicht so flattern möchte, über Wälder und Bergeswipfel einher, der Sonne entgegen. Das heißt, der Sonne wäre auch wieder Blödsinn, ne? Da können wir ja höchstens Brandblasen holen. Aber ich meine, Sie wissen, was gemeint ist. Diese Sehnsucht, wo man da auch nachts so oft von am Träumen ist, nicht, dass man meinetwegen in der Küche am Spind sitzt. Nicht, ja, warum, weiß ich auch nicht. Das ist mit diesen Träumen wohl mehr seelisch, ne? Das ganze Untergrundbewusstsein, nicht, was da nachts am Kochen fängt, ne? Ja, ne, hören Sie, ne? Ich meine, ehrlich, haben Sie doch bestimmt auch schon geträumt, nicht? Sie sitzen in einer guten Stube, am Buffet oben drauf, nicht? Nicht? Und auf einmal geht die Tür offen und kommt einer von diesen Gangsters rein, nicht? Was man abends vorher im Fernsehen kennengelernt hat. So mit Schirm, Scham und Melone. Ja, und jetzt geht dieser Gangster auf einen los, nicht? Und will mich da an die Füße packen. Ach, Junge, du, also... Ich mache ja meistens so, nicht, dass ich erstmal rutschig bis an äußersten Eck von diesem Buffet, nicht, und versuche diesen Gangster. Also Sie, vorige Woche hatte ich einen. Nicht, ja, aber der sah genau aus wie unseren Abteilungsleiter Stotenkötter. Nicht, und deshalb habe ich auch versucht, ob ich den nicht vielleicht erstmal von oben so ein Gesicht trampeln könnte. Ne? Das wäre ja mal schön Gelegenheit gewesen. Ich aber also war nichts zu machen. Ich mein Fuß, das war auf einmal wie so ein Gummibein. Ich also ich kriegte keinen Druck hinter, ne? Kein Schmackes. Jo. Und jetzt, wenn der Stotenkötter anfängt, so am Buffet zum Hochklettern, nicht, dann tue ich ja mit den Händen, dass der nicht dran kann. Nicht? Also fange ich so am Rudern oder ja, wie beim Schwimmen. Nicht? Und auf einmal sie kann ich fliegen. Ja, der ehrlich, durch die ganze Wohnung, nicht? Und der Stotenkötter muss immer unten. Per Pedis Apostolum, ne? Quetzt er hinter mir her, aber kann mich gar nicht kriegen. Ach, also ich fliege dann manchmal 3-4 Mal in der Wohnung rum. Ich kann sogar mit dem Hubschrauber nicht auf der Stelle fliegen. Nicht? Da muss man natürlich aufpassen, nicht? Wenn man anfängt, ein bisschen zum Durchsacken, nicht? Muss man schnell mit den Füßen Wasser treten, ne? No, weil wenn der Stotenkötter nur ein Zippel von Nachthemd erwischt, nicht, dann zieht er da runter, nicht, ist klar, dann ist Feierabend. Ne? Kann sein, dass man anderen Morgen gar nicht mehr aufwacht. Nicht, aber jedenfalls, also ich fliege doch meistens so lange, bis der Traum zu Ende ist. Nicht, das heißt, manchmal macht mich auch unsere Mama wach, nicht, weil wenn ich ganz schnell fliege, ist so besonders heftig am Rudern. Ich kann schon mal sein, dass ich sie mit der Hand einen vor der Nase verplätte. Nee, und das hat sie nicht so gern. Ne? Wird sie wach von. Aber ich meine, Sie wissen jetzt, glaube ich, was gemeint ist. Diese ganze Sehnsüchte, dass ich ein Vöglein wäre, nicht, das war für mich bei Spanien der springende Punkt. Nicht? Und habe ich da auch gleich zugegriffen. Ja. Jetzt geht das aber schon los mit Spanien. bei uns in Düsseldorf-Lohhausen, heißt der Flugplatz. Und wenn man da ankommt, ist man der erste Eindruck der Glastüren. Jetzt müssen Sie vorstellen, Sie kommen so mit Koffer, Aktenmappe, Foto, Bademantel, Bildzeitung. Nicht, was man alles für einen Urlaub nötig hat. Nicht, kommen Sie an, geht auf die Tür los. Und da haben die jetzt eine Automatik eingebaut, die gucken kann. Ja, ne, ehrlich, also die erkennt sie richtig, nicht? Aber macht sie noch gar nichts. Nicht, sondern erst wenn man ganz dicht davor ist, dann öffnet die für ihn richtig freundlich die Tür. Nicht, und wenn sie durch sind, geht die von alleine wieder zu. Nun, war ja so, wir waren ja mindestens schon so 2 Stunden vorher da. Und denke ich, nimmst du diese Automatik mal ein bisschen am Arm. Und habe ich erst mal ganz ernst das Gesicht gemacht, ne? Wie wenn ich richtig schwer eilig hätte und bin auf die Tür los, aber habe sie nicht mal angeguckt. Ja, jetzt, wie ich davor war, wollte sie offen gehen, ich stehen geblieben, schnell einen Schritt zurück. Und jetzt, also, wusste sie nicht. Erstmal ging sie offen, ich war so am Wedeln. Nicht, dann wollte sie wieder zu, ich schnell einen Schritt nach vorn und kriegst den Schrecken. Ne? Also ich hab vielleicht gelacht. Ne? Ja, und da standen Leute drumherum, die dann alles mitgekriegt haben, die haben auch gelacht. Ne? Und freuten sich über diese dörsige Automatik. Ne? So. Ja, nee, weil ich die da so schön reingelegt hatte. Aber sieh, ich meine, an so Sachen, nicht, kann man doch sehen, dass aber der menschliche Geist doch die Technik weit überlegen ist. Nicht, oh, wieder wie in der Pfanne und kann, ne? Ganz schön überlistet alles. Naja, aber ist egal, nicht? Also wenn man dann jetzt so durch dieser Tür durch ist, dann merkt man gleich oder man riecht das schon. Oder, also, wie soll ich sagen, man sieht es, wie die Leute alle riechen. Nicht nach diesem großen Duft der weiten Welt. Oh, Junge, also da sind Amis und Neger zugange, nicht Chinesen, denn diese indische Fräuleins, die haben alle einen Klecks Nagellack oben am Kopf. Ja, ne, bestimmt manchmal eine Perle direkt hier so in der Stirn eingewachsen. Nicht, aber das Schönste ist, die sind nackt. Ich meine, von außen sieht man das nicht, ne? Aber, also die haben keine Kleider an, sondern wickeln sie ihren Körper nur in so bunte Tücher. Nicht Nasi-Goreng. Nicht, sagen sie dafür, aber da waren auch ganz kurante Mädels drunter. Aber das Dollste sie waren ja diese sogenannte Stewardess. Junge, du, da waren vielleicht Weiber bei. Nicht, und da war ja unsere Mama auch Gott sei Dank nicht mit. Ja, die kann das ausländische Essen, nicht? Da ist sie fies für. Und war ich deshalb mit einem Arbeitskollegen, nicht? Hier mit dem Franz Koschinski. Nicht? Und waren wir, kann man sagen, eigentlich richtig so ein bisschen ohne Aufsicht. Nicht? Aber also bei dieser Stewardess, nicht, da haben wir gar nicht erst probiert, weil da ist ganz schwer dran zu kommen. Ja, vielleicht, wenn einer Millionär ist oder hat er schon mal eine kleine Ölquelle am Laufen. Nicht? Na ja, da machen die vielleicht mal eine Ausnahme, nicht? Aber sonst brauchen sie gar nicht erst, können sie sparen. Ne? Kräfte und Mühe, alles. Nicht? Ja, und zwar, weil diese Stewardess, nicht? Die sind ein ganz auserwähltes Menschenmaterial. Sie ehrlich, also die müssen 5 Sprachen nebeneinander. Nicht? Und dann erst kommen sie auf eine Schule, da wird sie dieser ganze Luftverkehr beigebracht. Nicht, wie man ein Kind kriegt im Flugzeug. Nicht, wie das alles klappt in den Wolken. Nicht, und wenn ein Fluggast schlecht wird, müssen sie bei behilflich sein. Nicht, und gleichzeitig Butterbrote schmieren. Nicht, Kaffee kochen, den Leuten Bonbons schenken, Frischhaltetücher. Ja, und wenn das Flugzeug mal am Brennen anfängt, Nicht, dann sind die für da, dann müssen die den Leuten Witze erzählen. Ne? Und da oben richtig schön für gute Laune sorgen. Ne? Und wissen Sie, also das Schlimmste bei dieser ganzen Fliegerei ist ja überhaupt mit dieser sogenannten Sicherheit. Oh Junge, das kann man also auch am Flugplatz nicht wunderbar beobachten. Wenn da einer runterkommt, nicht ob das jetzt eine Düse ist oder ein mit Propeller, ist egal. Nicht, da kommen mal erste Monteure angesaust, so in ihre weiße Anzüge und begucken sie sich den. Nicht vorne Flügel und Propeller, denn das hintere Leitwesen, ja, ob da vielleicht unterwegs ein Stückchen rausgebrochen ist. Nicht, und dann schreiben sie das alles in einer Liste. Und das ist natürlich praktisch, nicht, wenn der dann beim nächsten Flug vielleicht abstürzt. Ja, braucht man nur noch in der Liste nachgucken. Nicht? Und schon kann man den Leuten sagen, woran das wohl gelegen hat. Und, ja. Na, der, wissen Sie auch, unser Flugkapitän, der war auch vielleicht so pingelig. Nicht? Wie der jetzt das Flugzeug anstellte, ging vorne ein Propeller nicht. Die Junge, da war er auch vielleicht kleinlich, sagt er. Nee, sagt er, also ohne dem fährt er nicht los. Ja, kam das Flugzeug in der Werkstatt, nicht wir alle im Restaurant. Nicht, hat 3 Stunden gedauert, aber hat der Gesellschaft jeden von uns 5 Mark geschenkt. Ne? Ich hatte die ganze Zeit nur ein Bier, nicht, hatte ich noch 3,80 Mark für lau. Das war natürlich eine feine Sache. Aber dann ging das los. Also erstmal, ich musste mal alle anbinden und dann gab er Vollgas und das war am Ruckeln oder am Zuckeln. Am sich verbiegen, da hat man schon gedacht, der Junge gleich reißt das, der Motor aus der Flügel. Nicht, da fahren die allein nach Spanien. Aber dann, oh nee, dann war doch gut gegangen, nicht ein Gefühl wie ein Schmetterling da oben, nicht? In eine Tour ging es runter. Ich unten blieb alles liegen, nicht Frankreich, Schweiz, diese Sachen. Und waren wir auch schon auf diese Insel Mallorca. Ja, jetzt wäre bei der Ankunft beinahe noch ein Malheur passiert. Da bemerkte dieser Dingens, also wir hatten ja von den hübschen Mädchen aus Düsseldorf, hatten wir nicht mit bei. Nicht, weil wir nur Charterflug waren. Oh ja, und hatten sie uns deshalb nur eine männliche Stewardess. Nicht? Und der hatte uns auch den Apfelsaft gebracht und das Brötchen. Und jetzt bemerkte der, dass er die Flugzeugtür nicht offen kriegte. Ich hatte wohl einer von uns zu doll zugeknallt. Nicht? Und musste aber jetzt beim Kapitän vorne durch dem sein Führerhäuschen da. Naja, ist egal, hat man den auch mal kennengelernt. Ich stand da so da mit seinem Venue-Bärtchen, war so allerhand am Erzählen auf Spanisch. Aber Gott sei Dank hing da ein Schild, dass die ja Trinkgeld nicht annehmen dürfen. Ja, sonst hätte man gar nicht gewusst, was der Mann überhaupt wollte. Ne? Da wäre ihm dann noch unangenehm gewesen. Ja, aber, also Palma heißt jetzt dieser Flugplatz. Nee, und wenn man ankommt, müssen sie aufstellen, wird erstmal nachgezählt, ob sie noch alle da sind. Nicht denn im Omnibus rein, Quartierzettel verteilt und dann ist Ferien. Nicht muss man sich da erholen. So, jetzt das Wetter, nicht war am Regnen. Und da sagt auch gleich der Direktor von unserem Hotel, oh, da hätten wir aber ganz schwer Schwein. Nicht, er hätte Gäste, die wären schon Jahre hintereinander da und hätten gesagt, einmal möchten wir doch erleben in Spanien auch einen Tag Regen. Nicht, und dass wir jetzt diese Sensation da, ne? Ja. Naja, wie nach 14 Tagen immer noch dran war, ich, dann muss er selber zugeben, sagt er, jo, also eigentlich müsste das Sauwetter längst vorbei sein, nicht? Aber leider wäre ein Hoch in der Biscaya wieder kaputt gegangen, nicht mit seinen ganzen Störungsdinger. Nicht, aber sonst hat gut gefallen, im Hotel hatten sie auch Bier, ne? Dortmunder. Und ich lag auf eine Bude mit dem Franz Koschinski und sie, also wie wichtig das ist, wenn nämlich Fremde in Urlaub auf ein Zimmer müssen, nicht? Da hatten sie auf unserem Flur hatten sie einen Steuersekretär aus Bochum, nicht? Den hatten sie zusammengelegt mit einem Gastwirt, der war von Essen weg, nicht? Und jetzt war vielleicht über Knie zwischen die zwei, nicht? Weil der Gastwirt hatte ein Käuschen mit einer Dame aus Solingen, nicht? Da war der, konnte man richtig merken, nicht? Da war der richtig ganz schön drin verknallt. Und jetzt war der Steuersekretär immer am Aufregen, wenn er nie in das Zimmer rein konnte. Ja, können Sie ja vorstellen, was da los war. Ne? Ja, bei uns hat alles wunderbar hingehauen. Das heißt, bis auf das Bett. Oh Junge, also das war ein Doppelbett, aber aus einem Stück. Und war auch nur ein Zudeck bei. Und da sagt diese Dame aus Solingen, das wäre französische Sitte. Ich wäre eigentlich mehr für Flitterwochen gedacht. Ne? Für so Sachen. Naja, ich meine, nicht uns hat das Bett nicht weiter gestört, außer beim Pennen. Ja, ja, ne? Ja. Ich meine, da gab natürlich Probleme. Nicht? Gucken Sie mal, ich kenne den Franz Koschinski die ganze Jahre. Nicht? Wir sind alte Arbeitskollegen, aber ich meine, ich hatte doch noch nie mit der geschlafen. Ne? Nee, und wenn jetzt so nachts der Regen am Fenster plästerte, da fing er am Schnarchen an, aber wie eine Herde Wildschweine. Also bestimmt, ich habe manchmal gedacht, wie ist das möglich, dass ein Mensch mit dem Mund so Töne überhaupt zu Wege bringt. Also ehrlich, gegen den schnarcht unsere Mama wie eine Nachtigall. Ja, und ich, wenn ich den dann wach gemacht habe, wollte er gleich sein Natron, soll ich ne bringen, ne? Sagt er, das tät seine Frau auch immer. Ich sag, du Heini, das muss er doch wohl inzwischen gemerkt haben, dass ich nicht euer Mama bin, ne? Naja, aber durch den ganzen Regen war man dann nach 14 Tagen doch froh, wie sie einen wieder nach Haus ließen. Nicht nur hatte ich ja gehofft, wir führen zurück mit einer Düse, nicht so eine Karamelle. Nicht, ja, nee, weil da ist wunderbar, wenn die meiner Vögel reingerät, nicht so Wildgänse, Rotkehlchen, wieder Möwen, was weiß ich. Kann schon mal sein, dass ein Vogel richtig in der Düse so rein, da, wie sagt man, also richtig gesaucht wird, ne? Macht die da Kleinholz von. Ich, andererseits kann der Vogel ganz schön revanchieren. Ich kann doch mit seinem Gänseklein vielleicht das ganze Flugzeug verstopfen, ne? Muss man runter Notlandung, das wäre ja vielleicht mal ganz interessant gewesen. Aber wenn man Schweine hat, kommt man in der Zeitung, nicht? Oder dazu sogar Schmerzensgeld, nicht? Hätte man vielleicht den ganzen Urlaub wieder rausgehabt. Nee, aber nee, also leider ist nichts passiert. Nicht, wie wir ankamen, stand da wieder so ein Klepper, wo wir auch hergefahren waren. Nee, und ging eigentlich ganz gut bis kurz vor Düsseldorf. Nicht, da hieß es auf einmal ganz aufgeregt, anschnallen. Nicht, und dann kam der Kapitän aus dem Lautsprecher und sagt er, ja, also leider, er müsst feststellen, er kriegt vorne ein Rad nicht raus. Nee, und wollte jetzt mal einen kleinen Sturzfluch machen. Wenn man Glück hätte, könnte man das schon mal rausschütteln. Nee, aber sagt er, sollten wir uns nichts bei denken. Nicht, das wäre bei Ihnen eigentlich an der Tagesordnung. Nicht nur, meiner nur so, wenn einer Zähne hätte. Der sollte vielleicht besser raustun. Ja, na, für den Schreck, ne, dass man da noch verschlucken könnte. Tja, du müssen Sie vorstellen, nicht? Du saßt aber so da, nicht neben mir der Franz mit seinem Gebiss in der Hand. Ne? Und da sagt er doch so blöd, ja warum denn anschnallen? Ich sag, du Heini, wenn er jetzt runtergeht und kriegt die Kurve nicht mehr nach oben, das Flugzeug stürzt ab. Wenn wir nicht angeschnallt wären, alle Mann hoch wollen sie auf einmal an der Tür, ne? Tja, was gäbe das für eine Drängelei, ne? Ja. Naja, aber das ging auch runter und rauf und wieder runter und rauf, also das war das reinste Kamikaze. Ja, denn war doch gut gegangen. Das heißt, in der rechten Jackentasche hatte ich den Fuß von den Franz. Nee, und zwischen Schienbein den Koffer von dieser Dame aus Solingen. Nicht sonst war weiter nicht viel passiert. Ein paar Gäste war wohl schlecht geworden. Die kriegten dann diese Dinge. Siehst du, da hatte ich den Reiseleiter nämlich auch noch gefragt. Ich hab nur gesagt, habt ihr denn auch Fallschirme an Bord? Nee, sagt er, das wäre nicht nötig. Wenn es soweit wäre, hätten die meisten Passagiere doch Angst für abzuspringen. Nicht? Und da wären die Dinger zu teuer für. Und sagt er, deshalb hätten sie als Ersatz diese Tüte. Nicht? Da könnte man sich eigentlich auch ganz schön mit behelfen. Naja, die fanden dann auch bei der Fluchbevölkerung da reißenden Anklang. Aber jetzt irgendwie wohl durch die ganze Aufregung hatte sich der Kapitän wohl ein bisschen mit der Entfernung vertan. Und der Stadt in Lohhausen landeten wir dann im Wahn. Das ist da bei Köln der Flugplatz. Nicht, aber so nach 5-6 Stunden schickten sie dann noch gleich einen Omnibus. Nicht, der vor unserem Hauptbahnhof, ja, der letzte Zug war weg. Nicht, aber Gott sei Dank hatten sie den Wartesaal noch offen. Und da passiert ein Ding. Da trafen wir ein ehemaliger Arbeitskollege, hier der Emil Mörken, der früher bei uns auf der 7. Sohle am Haspel fahren war. Und mit denen haben wir dann bis morgens ein Skat gedroschen. Junge, du aber da sprechende Ohren, Wartesaal heute noch von. Ich nur sie. Also ich kann Ihnen nur eins sagen, wer Spanien in Flugzeug noch nie erlebt hat, der weiß nicht, was los ist im Leben. Ehrlich, inklusive.